Akt 2 von Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zweiter Aufzug. Paris. Ein geräumiger Salon in weißer Stuckatur mit breiter Flügeltür in der Hinterwand. Zu beiden Seiten derselben hohe Spiegel. In beiden Seitenwänden je zwei Türen. Dazwischen rechts eine Rokoko-Konsole mit weißer Marmorplatte. Darüber Lulus Bild als Pierrot, in schmalem Goldrahmen in der Wand eingelassen. In der Mitte des Salons ein schmächtiges, hellgepolstertes Sofa Louis XV. Breite, hellgepolsterte Fauteuils mit dünnen Beinen und schmächtigen Armlehnen. Links vorn ein kleiner Tisch. Die Mitteltür steht offen und lässt im Hinterzimmer einen breiten Baccarat-Tisch von türkischen Polstersesseln umstellt sehen. Alva Schön, Rodrigo Quast, der Marquis Castipiani, Bankier Punchu, Journalist Heilmann, Lulu, die Gräfin Geschwitz, Madeleine de Marel, Cadega di Santa Croce, Bianetta Gazil, Ludmila Steinherz bewegen sich im Salon in lebhafter Konversation. Die Herren sind in Gesellschaftstoilette. Lulu trägt eine weiße Direktoirrobe mit mächtigen Puffärmeln und einer vom oberen Taillensaum frei auf die Füße fallenden weißen Spitze. Die Arme in weißen Glaciers, das Haar hochfrisiert mit einem kleinen weißen Federbusch. Die Geschwitz in hellblauer, mit weißem Pelz verbrämter, mit Silberborden verschnürte Husarenteile. Weißer Schlips, enger Stehkragen und steife Manschetten mit riesigen Elfenbeinknöpfen. Madeleine de Marel in hellem regenbogenfarbigen Changeant-Kleid mit sehr breiten Ärmeln. Langer, schmaler Teil mit drei Volants aus spiralförmig gewundenen Rosabändern und Veilchenbouquets. Das Haar in der Mitte gescheitelt, tief über die Schläfen fallend, an den Seiten gelockt. Auf der Stirn ein Perlmutterschmuck, von einer feinen, unter das Haar gezogenen Kette gehalten. Cadega di Santa Croce, ihre Tochter, 12 Jahre alt, in hellgrünen Atlas-Tiefeletten, die den Saum der weißseidenen Socken freilassen, der Oberkörper in weißen Spitzen, hellgrüne, eng anliegende Ärmel, perlgraue Glacés, offenes schwarzes Haar unter einem großen hellgrünen Spitzenhut mit weißen Federn. Bianetta Gazil in dunkelgrünem Samt, perlenbesetzter Gürtel, Blusenärmel, faltenreicher Rock ohne Teil, der untere Saum mit großen, in Silber gefassten falschen Topasen besetzt. Ludmila Steinherz in einer grellen, blau und rot gestreiften Seebadtoilette. Armand und Bob reichen Champagner. Armand in knappem schwarzen Kleid, rechtwinklig ausgeschnitten mit weißem Fichu Maria Antoinette. Bob, 14 Jahre alt, in rotem Jackett, prallen Lederhosen und blinkenden Stulpstiefeln. Rodrigo, das volle Glas in der Hand. Mesdames et Messieurs, excusez, Mesdames et Messieurs, vous me permettez, soyez tranquille, c'est le... Zu Ludmila Steinherz. Was heißt Geburtstagsfest? L'anniversaire. Heißen Dank. C'est l'anniversaire de notre bien-aimable hôtesse, Comtesse, qui nous a réunis ici ce soir. Permettez, mesdames et messieurs, c'est à la santé de la comtesse Adélaïde Dubra, verdammt und zugenäht, que je bois à la santé de notre bien-aimable hôtesse, la comtesse Adélaïde, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Alle umringen Lulu und stoßen mit ihr an. Alva zu Rodrigo. Ich gratuliere dir. Ich schwitze von oben bis unten. Il vous faut bien m'excuser que je ne parle pas mieux le français parce que je ne suis pas parisien. Bianetta Gazil. De quel pays êtes-vous? Je suis autrichien. Vous maniez les poings, monsieur. Parfaitement, madame. Madeleine de Marel. Moi, en général, je n'aime pas les athlètes. Je préfère les tireurs. Il y avait un tireur il y a 15 mois au casino. Chaque fois qu'il faisait boum, moi je faisais... Sie zuckt mit dem Leib. Castipiani? Dites donc, chère belle, comment se fait-il que ce soit la première fois qu'on ait le plaisir de rencontrer votre charmante petite princesse? Vous la trouvez tellement charmante? Elle vit dans son couvent. Elle n'est à Paris que pour 24 heures. Elle rentrera demain soir. Cadega di Santa Croce? Tu dis, petite mère? Mon bijou, je viens de raconter à ces messieurs que l'autre semaine, tu as eu le premier prix de géométrie. Heilmann? Quels jolis cheveux elle a! Regardez ses pieds, cette manière de marcher! Punchu? Certes, elle est de race. Ayez donc pitié, messieurs, elle est encore tellement enfant. Voilà ce qui ne me gênerait pas. Je donnerais 10 ans de ma vie si je pouvais introduire mademoiselle dans les grands mystères de notre évangile. Eh bien, monsieur, je ne consentirais pas pour 1 million. Je ne veux pas lui gâter son heureuse enfance comme on a gâté la mienne. Belle âme, vous n'y consentiriez pas non plus pour une petite parure en vrai diamant? Pas de blague. Vous ne m'achèterez pas de vrai diamant ni à moi ni à ma fille. Vous n'en êtes que trop sûr. Ludmila Steinherz zur Gräfin Geschwitz. Die Pariser Malerschulen, wissen Sie, sind alle gut. Dafür sind wir schließlich in Paris. Ich rate Ihnen zu Julian. Wenn Sie in die Passage Panorama eintreten, der erste Seitengang links, da sehen Sie dann gleich mit großen Buchstaben angeschrieben Ecole Julian. Ich weiß noch nicht, ob ich in eine Schule gehen werde. Es nimmt so viel Zeit weg. Est-ce qu'on ne joue pas ce soir? Mais si, madame, on jouera. Je l'espère bien. Allons donc prendre nos places. Je voudrais gagner. Une petite seconde, madame. J'ai à dire de mons à mon ami. Castipiani, der Gazil den Arm bietend. Madame, vous m'accorderez la faveur d'être de moitié avec vous. Vous avez la main si heureuse. Führt sie ins Spielzimmer. Ludmilla Steinherz folgt ihnen. Au déjeuner ce matin, la servante me demande « Désirez-vous du pissenlit, monsieur ?»« Eh bien, mon cher, qu'est-ce que vous lui avez répondu ?» Je disais « Merci, ma belle, je n'en ai pas l'habitude. » Loulou, ce qu'il est bête. Vous faites de l'esprit, monsieur. Ce serait à peu près comme si vous me demandiez des actions de la société du funiculaire de la Jungfrau. Et si je vous répondais, moi, elle ne l'est plus maintenant. Je ne comprends pas, monsieur. Parce que vous ne savez pas l'allemand, madame. Jungfrau, c'est un mot allemand qui veut dire vierge. Est-ce que vous en avez encore de ces actions-là? J'en ai quelques 1000, moi. Mais je les garde. Il n'y aura guère d'occasion semblable pour se faire une petite fortune. Moi, je n'en ai qu'une seule jusqu'à présent. Je voudrais en avoir d'autres. Si vous voulez, monsieur, j'essayerai de vous les procurer. Mais je vous en préviens, vous les payerez des prix exorbitants. J'ai eu de la chance, moi, dans cette affaire. Je m'y suis prise de bonne heure, j'y ai mis toutes mes économies. Si ça ne réussit pas, gare à vous. Je suis tout à fait sûr de moi. Un jour, madame, vous me baiseriez les mains. Vous ferez un petit pèlerinage en Suisse avec mademoiselle, votre fille. Vous monterez avec ce funiculaire et vous bénirez du haut de la montagne ce pays fertile, la source de vos richesses. Vous n'avez rien à craindre, madame. Moi aussi, j'y ai engagé ma fortune jusqu'au dernier sou. Je les ai payées fort cher, mes actions, mais je ne le regrette pas. Elles montent d'un jour à l'autre. C'est extraordinaire. Eh bien, tant mieux. Seinen Arm nehmend. Allons au jeu. Madeleine de Marelle, Alva, Punchu, Lulu, Heilmann und Cadega gehen ins Spielzimmer. Armand und Bob nach links ab. Rodrigo und die Gräfin Geschwitz bleiben zurück. Rodrigo kritzelt etwas auf einen Zettel und faltet denselben zusammen, die Geschwitz bemerkend. Gräfliche Gnaden. Da die Geschwitz zusammenzuckt. Sehe ich denn so gefährlich aus? Für sich. Ich muss ein Bonmot machen. Laut. Darf ich mir vielleicht etwas herausnehmen? Scheren Sie sich zum Henker. Castipiani, Lulu in den Salon führend. Sie erlauben mir nur zwei Worte. Lulu, während ihr Rodrigo unbemerkt einen Zettel in die Hand drückt. Bitte, so viel Sie wollen. Ich habe die Ehre, mich zu empfehlen. Ins Spielzimmer ab. Castipiani, zur Geschwitz. Lassen Sie uns allein. Lulu, zu Castipiani. Habe ich Sie wieder durch irgendetwas gekränkt? Castipiani, dass sich die Geschwitz nicht vom Fleck rührt. Sind Sie taub? Die Geschwitz geht tief aufseufzend ins Spielzimmer ab. Sag es mir gleich heraus, wie viel du haben willst. Mit Geld kannst du mir nicht mehr dienen. Wie kommst du auf den Gedanken, dass wir kein Geld mehr haben? Weil du mir gestern euren letzten Rest ausgehändigt hast. Wenn du dessen sicher bist, wird es ja wohl so sein. Ihr seid auf dem Trocknen, du und dein Schriftsteller. Wozu denn die vielen Worte? Wenn du mich bei dir haben willst, brauchst du mir nicht erst mit dem Henkerball zu drohen. Das weiß ich. Ich habe dir aber schon mehrmals gesagt, dass du gar nicht mein Fall bist. Ich habe dich nicht ausgeraubt, weil du mich liebtest, sondern ich habe dich geliebt, um dich ausrauben zu können. Bianetta ist mir von oben bis unten angenehmer als du. Du stellst die ausgesuchtesten Leckerbissen zusammen, und wenn man seine Zeit verplempert hat, ist man hungriger als vorher. Du liebst schon zu lang, auch für unsere Pariser Verhältnisse. Einem gesunden jungen Menschen ruinierst du nur das Nervensystem. Umso vorteilhafter eignest du dich für die Stellung, die ich dir ausgesucht habe. Du bist verrückt. Habe ich dich gebeten, mir eine Stellung zu verschaffen? Ich sagte dir doch, dass ich Stellenvermittlungsagent bin. Du sagtest mir, du seist Polizeispion. Davon kann man nicht leben. Ursprünglich war ich Stellenvermittlungsagent, bis ich über ein Pfarrerstöchterchen stolperte, der mich eine Stellung in Valparaiso verschafft hatte. Das Holdchen hatte sich in seinen kindlichen Träumen das Leben noch berauschender vorgestellt und beklagte sich bei Mama. Darauf wurde ich festgesetzt. Durch charaktervolles Benehmen gewann ich mir aber rasch das Vertrauen der Kriminalpolizei. Mit einem Monatswechsel von 150 Mark schickte man mich hierher, weil man wegen der ewigen Bombenattentate unser hiesiges Kontingent verdreifachte. Aber wer kommt hier mit 150 Mark im Monat aus? Meine Kollegen lassen sich von Kokotten aushalten. Mir lag es natürlich näher, meinen früheren Beruf wieder aufzunehmen. Die Französin geht, wenn sie das Herz auf dem rechten Fleck hat, allerdings nicht ins Ausland. Aber von den unzähligen Abenteurerinnen, die sich hier aus den besten Familien der ganzen Welt zusammenfinden, habe ich schon manches lebenshungrige junge Geschöpf an den Ort seiner natürlichen Bestimmung befördert. Ich tauge nicht für diesen Beruf. Deine Ansichten über diese Frage sind mir vollkommen gleichgültig. Die Staatsanwaltschaft bezahlt demjenigen, der die Mörderin des Dr. Schön der Polizei in die Hand liefert, 1000 Mark. Ich brauche nur den Sergeant de Ville heraufzupfeifen, der unten an der Ecke steht, dann habe ich 1000 Mark verdient. Dagegen bietet das Etablissement Eukomonopoulos in Kairo 60 Pfund für dich. Das sind 1500 Francs, das sind 1200 Mark, also 200 Mark mehr, als der Staatsanwalt bezahlt. Übrigens bin ich immerhin noch so weit Philanthrop, um meinen Lieben lieber zum Glück zu verhelfen, als dass ich sie ins Unglück stürze. Das Leben in einem solchen Haus kann ein Weib von meinem Schlag nie und nimmer glücklich machen. Als ich 15 Jahre alt war, hätte mir das gefallen können. Damals verzweifelte ich daran, dass ich jemals glücklich werden würde. Ich kaufte mir einen Revolver und lief nackt barfuß durch den tiefen Schnee über die Brücke in die Anlagen hinaus, um mich zu erschießen. Dann lag ich aber glücklicherweise 3 Monate im Spital, ohne einen Mann zu Gesicht zu bekommen. In jener Zeit gingen mir die Augen über mich auf und ich erkannte mich. In meinen Träumen sah ich nackt für nackt den Mann, für den ich geschaffen bin und der für mich geschaffen ist. Und als ich dann wieder auf die Männer losgelassen wurde, da war ich kein dummes Gänschen mehr. Seither sehe ich es jedem bei stockfinsterer Nacht auf 100 Schritt Entfernung an, ob wir füreinander bestimmt sind. Und wenn ich mich gegen meine Erkenntnis versündige, dann fühle ich mich am nächsten Tage an Leib und Seele beschmutzt und brauche Wolken, um den Enkel, den ich vor mir empfinde, zu überwinden. Und nun bildest du dir ein, ich werde mich jedem Lumpenkerl hingeben. Lumpenkerle verkehren bei Oikonomopoulos in Kairo nicht. Seine Kundschaft setzt sich aus schottischen Lords, aus russischen Würdenträgern, indischen Gouverneuren und unseren flotten rheinischen Großindustriellen zusammen. Ich muss nur dafür garantieren, dass du Französisch sprichst. Bei deinem eminenten Sprachtalent wirst du übrigens auch rasch genug so viel Englisch lernen, wie du zu deiner Tätigkeit nötig hast. Dabei residierst du in einem fürstlich ausgestatteten Appartement mit dem Ausblick auf die Minaretts der El-Azhar-Moschee, wandelst den ganzen Tag auf faustdicken persischen Teppichen, kleidest dich jeden Abend in eine märchenhafte Pariser Balltoilette, trinkst so viel Sekt, wie deine Kunden bezahlen können, und schließlich bleibst du ja auch bis zu einem gewissen Grad deine eigene Herrin. Wenn dir der Mann nicht gefällt, dann brauchst du ihm keinerlei Empfindung entgegenzubringen. Du lässt ihn seine Karte abgeben und damit holla. Wenn sich die Luder darauf nicht einübten, dann wäre die ganze Sache überhaupt unmöglich, weil jeder nach den ersten 4 Wochen mit Sturmschritt zum Teufel ginge. Ich glaube wirklich, seit gestern ist in deinem Gehirn irgendetwas nicht mehr, wie es sein soll. Soll ich mir einreden lassen, dass der Ägypter für eine Person, die er gar nicht kennt, 1500 Francs bezahlt? Ich habe mir erlaubt, ihm deine Bilder zu schicken. Die Bilder hast du ihm geschickt, die ich dir gab? Du siehst, dass er sie besser zu würdigen weiß als ich. Das Bild, auf dem du als Eva vor dem Spiegel stehst, wird er, wenn du dort bist, wohl unter der Haustür aufhängen. Dann kommt für dich noch eins in Betracht. Bei Oikonomopoulos in Kairo bist du vor deinen Henkern sicherer, als wenn du dich in einen kanadischen Urwald verkriechst. Man überführt so leicht keine ägyptische Kurtisane in ein deutsches Gefängnis, erstens schon aus Sparsamkeitsrücksichten und zweitens aus Furcht. Man könnte dadurch der ewigen Gerechtigkeit zu nahe treten. Was schert mich eure ewige Gerechtigkeit? Du kannst ja an deinen 5 Fingern abzählen, dass ich mich nicht in ein solches Vergnügungslokal sperren lasse. Dann erlaubst du, dass ich den Polizisten heraufpfeife. Warum bittest du mich nicht einfach um 1500 Francs, wenn du das Geld nötig hast? Ich habe gar kein Geld nötig. Übrigens bitte ich dich deshalb nicht darum, weil du auf dem Trocknen bist. Wir haben noch 30.000 Mark. In Jungfrau-Aktien. Ich habe mich nie mit Aktien abgegeben. Der Staatsanwalt bezahlt in deutscher Reichswährung und Oikonomopoulos zahlt in englischem Gold. Du kannst morgen früh in Marseille sein. Die Mittelmeerfahrt dauert nicht viel mehr als 5 Tage. In spätestens 14 Tagen bist du in Sicherheit. Hier in Paris stehst du dem Gefängnis näher als irgendwo. Es ist ein Wunder, dass ich als Polizeiorgan nicht fasse, dass ihr hier ein volles Jahr unbehelligt habt leben können. Aber so gut, wie ich euren Antizidentien auf die Spur kam, kann bei deinem starken Verbrauch an Männern jeden Tag einer meiner Kollegen die glückliche Entdeckung machen. Dann darf ich mir den Mund wischen, und du verbringst deine genussfähigsten Lebensjahre in der Einsamkeit. Willst du dich bitte gleich entscheiden? Um 12:30 Uhr fährt der Zug nach Marseille. Sind wir bis 11 Uhr nicht handelseinig, dann pfeife ich den Sergent de Ville herauf. Andernfalls packe ich dich, so wie du da stehst, in einen Fiacre, fahre dich nach der Gare de Lyon und begleite dich morgen Abend aufs Schiff. Es kann dir damit doch unmöglich ernst sein? Begreifst du nicht, dass es mir nur um deine leibliche Rettung zu tun ist? Ich gehe mit dir nach Amerika, nach China, aber ich kann mich selbst nicht verkaufen lassen. Das ist schlimmer als Gefängnis. Lies einmal diesen Herzenserguss. Er zieht einen Brief aus der Tasche. Ich werde ihn dir vorlesen. Hier ist der Poststempel Kairo, damit du nicht glaubst, ich arbeite mit gefälschten Dokumenten. Das Mädchen ist Berlinerin, war 2 Jahre verheiratet und das mit einem Mann, um den du sie beneidet hättest, einem ehemaligen Kameraden von mir. Er reist jetzt in Diensten einer Hamburger Kolonialgesellschaft. Lulu Munder. Dann besucht er seine Frau ja vielleicht gelegentlich. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber hör diesen impulsiven Ausdruck ihrer Seligkeit. Mein Mädchenhandel erscheint mir durchaus nicht ehrenvoller, als ihn der erste beste Richter taxieren würde. Aber solch ein Freudenschrei lässt mich für den Augenblick eine gewisse sittliche Genugtuung empfinden. Ich bin stolz darauf, mein Geld damit zu verdienen, dass ich das Glück mit vollen Händen ausstreuen. Er liest: Lieber Herr Meier, so heiße ich als Mädchenhändler, wenn Sie nach Berlin kommen, gehen Sie bitte sofort in das Konservatorium an der Potsdamer Straße und fragen Sie nach Gusti von Rosenkron, das schönste Weib, das ich je in Natur gesehen habe. Entzückende Hände und Füße, von Natur schmale Taille, gerader Rücken, strotzender Körper, große Augen und Stumpfnase, ganz so, wie Sie es bevorzugen. Ich habe ihr schon geschrieben. Mit der Singerei hat sie keine Aussicht. Die Mutter hat keinen Pfennig. Leider schon 22, aber verschmachtend nach Liebe. Kann nicht heiraten, weil vollkommen mittellos. Habe mit Madame gesprochen. Man nimmt mit Vergnügen noch eine Deutsche, wenn gut erzogen und musikalisch. Italienerinnen und Französinnen können mit uns nicht wetteifern, weil zu wenig Bildung. Wenn Sie Fritz sehen sollten, Fritz ist der Mann, er lässt sich natürlich scheiden, dann sagen Sie ihm, alles war Langeweile. Er wusste es nicht besser, ich wusste es auch nicht. Jetzt folgt die Aufzählung Ihrer Glückseligkeiten. Wie kann ich das einzige verkaufen, das ja mein eigen war? Lass mich doch weiterlesen. Ich liefere dir heute Abend noch unser ganzes Vermögen aus. Glaub mir doch, um Gottes Willen, dass ich euren letzten Sou schon bekommen habe. Wenn wir nicht bis 11 Uhr das Haus verlassen haben, dann transportiert man dich morgen mit deiner Sippschaft per Schub nach Deutschland. Du kannst mich nicht ausliefern. Meinst du, das wäre das Schlimmste, was ich in meinem Leben gekonnt habe? Ich muss für den Fall, dass wir heute Nacht nach Marseille fahren, nur rasch noch ein Wort mit Bianetta reden. Castigliani geht ins Spielzimmer, die Tür hinter sich auflassend. Lulu starrt vor sich hin das Billett, das ihr Rodrigo zusteckte und das sie während des ganzen Gesprächs zwischen den Fingern hielt, mechanisch zerknitternd. Alva erhebt sich hinter dem Spieltisch, ein Wertpapier in der Hand, und kommt in den Salon. Alva zu Lulu. Brillant! Es geht brillant! Die Geschwitz sitzt neben ihr letztes Hemd. Punchu hat mir noch 10 Jungfrau-Aktien versprochen. Die Steinherz macht ihre kleinen Profitien. Er geht nach links vorne ab. Lulu allein. Ich soll in ein Bordell? Sie liest den Zettel, den sie in der Hand hält, und lacht wie Troll. Alva kommt von links zurück, eine Kassette in der Hand. Machst du denn nicht mit? Gewiss, gewiss, warum nicht? Apropos, im Berliner Tageblatt steht heute, dass sich der Alfred Hugenberg im Gefängnis aus dem 3. Stockwerk ins Treppenhaus hinuntergestürzt hat. Ist denn der auch im Gefängnis? Nur in einer Art von Präventivhaft. Gerichtweise verlautet, sein Vater, der Polizeidirektor, habe, während der Junge beerdigt wurde, Selbstmordversuch gemacht. Alva geht ins Spielzimmer ab. Lulu will ihm folgen. In der Tür tritt ihr die Gräfin Geschwitz entgegen. Du gehst, weil ich komme? Weiß Gott, nein. Aber wenn du kommst, dann gehe ich. Du hast mich um alles betrogen, was ich an Glücksgütern auf dieser Welt noch besaß. Du könntest in deinem Verkehr mit mir zum allerwenigsten die äußerlichen Anstandsformen wahren. Ich bin gegen dich so anständig wie gegen jede andere Frau. Ich bitte dich nur, es auch mir gegenüber zu sein. Hast du die leidenschaftlichen Beteuerungen vergessen, durch die du mich, während wir zusammen im Krankenhaus lagen, dazu verführtest, dass ich mich für dich ins Gefängnis sperren ließ? Wozu hast du mir denn vorher die Cholera angehängt? Ich habe während des Prozesses nur ganz andere Dinge beschworen, als was ich dir versprechen musste. Mich schüttelte Ekel bei dem Gedanken, dass das jemals Wirklichkeit werden sollte. Dann betrogst du mich also mit vollem Bewusstsein? Um was bist du denn betrogen? Deine körperlichen Verzüge haben hier einen so begeisterten Bewunderer gefunden, dass ich mich frage, ob ich nicht noch einmal Klavierunterricht geben muss, um mein Dasein zu fristen. Kein 17-jähriges Kind mag einen Mann liebestoller, als du ungeheuer den braven Kerl durch deine Widerspenstigkeit magst. Von wem sprichst du? Ich verstehe kein Wort. Ich spreche von deinem Kunstdiener, von Rodrigo Quast. Er ist Athlet. Er balanciert zwei gesattelte Kavalleriepferde aus seinem Brustkasten. Kann sich eine Frau etwas Herrlicheres wünschen? Er sagte mir eben noch, dass er diese Nacht in die Seine springe, wenn du dich seiner nicht erbarmst. Ich beneide dich nicht um deine Geschicklichkeit, die hilflosen Opfer, die dir durch unerforschliche Bestimmung überantwortet sind, zu martern. Ich kann dich überhaupt nicht beneiden. Ein Bedauern, wie ich es mit dir fühle, hat mir mein eigener Jammer noch nicht abgerungen. Ich fühle mich frei wie ein Gott bei dem Gedanken, welcher Kreaturen Sklavin du bist. Von wem sprichst du denn? Ich spreche von Castipiani, dem die verworfenste Niederträchtigkeit in lebenden Buchstaben auf der Stirn geschrieben steht. Schweig, ich gebe dir Tritte in den Leib, wenn du schlecht von dem Jungen sprichst. Er liebt mich mit einer Aufrichtigkeit, gegen die deine abenteuerlichsten Aufopferungen die reine Bettelei sind. Er gibt mir Beweise von Selbstverleugnung, die mir deine Zumutungen erst in ihrer ganzen Abscheulichkeit zeigen. Was gibt man nicht hin, wenn man Gelüste hat wie du? Du bist im Leib deiner Mutter nicht ganz fertig geworden, weder als Weib noch als Mann. Du bist kein Mensch wie wir anderen. Für einen Mann war der vorhandene Stoff nicht ausreichend. Und zum Weib hast du zu viel Hirn in den Schädel bekommen. Deshalb bist du verrückt. Wende dich mit deinen Gefühlen an Fräulein Bianetta Gazil. Die ist gegen Bezahlung zu allem zu haben. Drück ihr 20 Francs in die Hand, dann gehört sie dir. Bianette Gazil, Madeleine de Marel, Ludmila Steinherz, Rodrigo, Castipiani, Punchu, Heilmann und Alva kommen aus dem Spielzimmer in den Salon. Um Gottes Willen, was ist passiert? Mais rien du tout, ma chère. On va se rafraîchir. Tout le monde a gagné, c'est épatant. Moi, j'ai gagné au moins 40 louis. Il ne faut pas s'inventer, mon ami. C'est vrai, ça ne porte pas bonheur. Mais la banque aussi a gagné. Es ist pyramidal, wo das Geld herkommt. Tant mieux, on n'a pas besoin de se priver de champagne. J'ai au moins, moi de quoi me payer un dîner au Café de Paris. Venez, mesdames, au buffet. Die ganze Gesellschaft begibt sich nach rechts ins Spielzimmer. Lulu wird von Rodrigo zurückgehalten. Une petite seconde, madame. Hast du mein Billet du schon gelesen? Droh mir mit Anzeigen, so viel du Lust hast. Ich habe keine 20.000 Francs mehr. Lüg mich nicht an, du Kanaille. Ihr habt noch 40.000 Mark. Der Lämmerschwanz hat mir das eben noch bestätigt. Dann wende dich mit deinen Erpressungen doch an ihn. Mir ist es egal, was er mit seinem Gelde tut. Ich danke dir. Bei dem Hornochsen brauche ich zweimal 24 Stunden, bis er begreift, wovon die Rede ist. Und dann kommen seine Erläuterungen und Auseinandersetzungen, denen gegenüber einem sterbensübel wird. Derweil schreibt mir meine Braut, tout est fini entre nous, und ich kann den Leierkasten umhängen. Hast du dich denn hier in Paris verlobt? Ich hätte dich wohl erst um Erlaubnis fragen sollen. Was war hier mein Dank dafür, dass ich dich auf Kosten meiner Gesundheit aus dem Gefängnis befreit habe? La misère noire. Ihr habt mich preisgegeben. Ich hätte Packträger werden können, wenn mich dieses Mädchen nicht aufgenommen hätte. In den Folies Bergères warf man mir gleich am ersten Abend einen Sammetfauteuil an den Kopf. Die französische Nation ist zu heruntergekommen, um noch gediegene Kraftleistungen zu würdigen. Wäre ich ein boxendes Känguru, dann hätten sie mich interviewt und in allen Journalen abgebildet. Gott sei Dank hatte ich auf der Toilette schon die Bekanntschaft meiner Celestine gemacht. Als ich ihr meine 2 Sous in die Hand drückte, erklärte sie mir, sie beabsichtige, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Sie hat die Ersparnisse 20-jähriger Arbeit auf dem Crédit Lyonnais deponiert. Dabei liebt sie mich um meiner selbst willen. Sie geht nicht wie du nur auf Gemeinheiten aus. Sie hat 3 Kinder von einem englischen Bischof, die alle zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Übermorgen früh werden wir uns auf der Mairie des 1. Arrondissement standesamtlich trauen lassen. Meinen Segen hast du dazu. Dein Segen kann mir gestohlen werden. Ich habe meiner Braut gesagt, ich hätte 20.000 Francs auf der Bank liegen. Dabei prahlt der Kerl noch, dass ihn das Mädchen um seine selbst willen liebt. Meine Celestine verehrt den Gemütsmenschen in mir und nicht den Kraftmenschen, wie du das getan hast und all die anderen. Das ist jetzt überstanden. Erst rissen sie einem die Kleider vom Leib, und dann wälzten sie sich mit der Femme de Chambre herum. Ich will ein Totengerippe sein, wenn ich mich noch jemals auf solche Belustigungen einlasse. Warum zum Henker verfolgst du denn die unglückliche Geschwitz mit deinen schmutzigen Anträgen? Weil das Frauenzimmer von Adel ist. Ich bin homme du monde und verstehe mich besser als irgendeiner von euch auf den Pariser Konversationston. Aber jetzt bitte ich um eine bündige Antwort. Wirst du mir bis morgen Abend das Geld verschaffen oder nicht? Ich habe kein Geld. Ich will Hühnerdreck im Kopf haben, wenn ich mich damit abspeisen lasse. Er gibt dir den letzten Sou, den er hat, wenn du nur einmal deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit tust und ihn nicht umsonst vor deiner Tür winseln lässt. Du hast den armen Jungen hierher gelockt, und jetzt kann er sehen, wo er ein passendes Engagement für seine Vervollkommnung auftreibt. Was schert es dich, ob er das Geld mit Weibern oder am Spieltisch vertut? Wollt ihr denn mit Gewalt den letzten Pfennig, den sich sein Vater an der Zeitung verdient hat, diesem wildfremden Pack in den Rachen jagen? Du machst vier Menschen glücklich, wenn du fünfe Grad sein lässt und dich einem wohltätigen Zweck opferst. Muss es denn immer und immer nur Castipiani sein? Soll ich ihn vielleicht bitten, dass er dir die Treppe hinunterleuchtet? Comme vous voulez, ma chère. Wenn ich bis morgen Abend die 20.000 Francs nicht habe, du kannst sie auf dem Postbüro an der Avenue de l'Opéra deponieren, dann erstatte ich Anzeige bei der Polizei. Und euer Luderleben hat ein Ende. Au plaisir de vous revoir. Journalist Heilmann kommt atemlos von links hinten. Sie suchen Madeleine de Merel? Sie ist nicht hier. Nein, ich suche etwas anderes. Rodrigo ihm den Weg weisend. Die zweite Tür rechts, bitte. Lulu zu Rodrigo. Hast du das schon von deiner Braut gelernt? Heilmann stößt in der Tür links auf Bankier Puncho. Pardon, mein Engel! Ach, Sie sind's. Madame de Marelle erwartet Sie im Lift. Fahren Sie bitte mit ihr hinauf, ich bin gleich zurück. Heilmann eilt nach links ab. Lulu geht ins Speisezimmer. Rodrigo folgt ihr. Puncho allein. Quelle Chaleur! Schneid ich dir die Ohren nicht ab, schneide du sie mir! Man muss sich durchquetschen zwischen Juden, Christen und Sirenen. Kann ich nicht vermieten, mein Josopat? Muss ich mir helfen mit meinem Verstand? Wird er nicht rünstlich, mein Verstand? Wird er nicht avachi? Braucht er sich nicht zu baden in Eau de Cologne? Bob überbringt ein Telegramm. A Monsieur Puncho. Puncho erbricht es und murmelt. Les actions du funiculaire de la Jungfrau tombée. Attends! Gibt Bob ein Trinkgeld. Comment t'appelles-tu? Gaston Tarnot, Monsieur. Mais on m'a baptisé Bob, parce que ça se prononce plus court comme ça. Es-tu né à Paris? Oui, Monsieur. Quel âge? Cadega di Santa Croce tritt von rechts hinten ein. Mais mon n'est pas ici? Non. Quelle charmante fille, mon Dieu! Je la cherche partout, mais je ne puis pas la trouver. Attendez donc, Maman va revenir. Ist sie weiß Gott? Auf Bob sehend. Und das paar Kniehosen. Weiß man nicht, Gott der Gerechte wird mir unheimlich. Nach rechts hinten ab. Écoutez, Monsieur, vous n'avez pas vu ma mère? Non, Mademoiselle, je ne l'ai pas vue. J'ai tellement peur. Madame doit être montée. Si Mademoiselle veut me suivre. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Vous allez voir. Nous nous cacherons dans l'escalier. Venez, vous ne voulez pas? À quoi faire? Dites! Ça vous amusera? Eh bien, faites voir. Pas ici. Je n'y monte pas. On va me gronder. Et bien, mademoiselle? Après vous, monsieur. Madeleine de Marelle stürzt in heilloser Aufregung herein und bemächtigt sich Cadegas. La voilà, mon Dieu! N'as-tu pas honte, vilaine garce, hein? Oh, maman, je t'ai cherché. Tu m'as cherché? T'ai-je envoyé me chercher? Qu'as-tu à faire avec ce haïduc-là? Ah, tu me connaîtras. Alva, Heilmann, Ludmille Steinherz, Puncho, die Gräfin Geschwitz und Lulu treten aus dem Speisezimmer ein. Bob hat sich gedrückt. Madeleine de Marelle zu Cadega. Ne pleure pas, tu sais. Lulu zu Cadega. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Punchu zu Cadega. Vous avez pleuré, mademoiselle? La pauvre petite. Ce sont les nerfs. Il n'y faut pas faire attention. Mais vous êtes trop sévère, madame. Voilà l'âge le plus difficile. Je voudrais bien qu'on retourne à tes jeux. Die Gesellschaft begibt sich ins Spielzimmer. Lulu wird an der Tür von Bob zurückgehalten, der ihr etwas zuflüstert. Eh bien, qu'il entre. Bob öffnet die Tür zum Korridor und lässt Schigolch eintreten. Schigolch trägt Frack, weiße Halsbinde, schiefgetretene Lackstiefel und einen schäbigen Klapphut, den er aufbehält. Schigolch mit einem Blick auf Bob. Wo hast du denn her? Aus dem Nouveau Cirque. Er ist etwas breit in den Hüften. Er ist breiter als ich. Gefällt dir das nicht? Wie viel Lohn bekommt er bei dir? Frag ihn, wenn dich das so interessiert. Dazu reichen meine französischen Sprachkenntnisse noch nicht aus. Lulu zu Bob. Allez, fermez les portes. Bob geht ins Spielzimmer und schließt die Tür hinter sich. Ich brauche nämlich notwendig 500 Franc. Ich habe meiner Geliebten ein Appartement gemietet. Elle veut se mettre dans ses meubles. Hast du dir hier auch noch eine Geliebte genommen? Sie ist Mionherrin. In ihrer Jugend war sie die Frau des Königs von Neapel. Sie sagt mir jeden Tag, dass sie früher einmal sehr hübsch gewesen sei. Braucht sie die 500 Franc sehr nötig? Elle veut se mettre dans ses meubles. Solche Summen spielen doch bei dir keine Rolle. Lulu in einen Sessel zusammenbrechend. Oh, du allmächtiger Gott! Nun, was gibt es denn wieder? Lulu schluchzt krampfhaft. Es ist zu grauenhaft. Du benimmst dich, mein Kind. Du müsst dich zuweilen mit einem Roman zu Bett legen. Weine nur. Weine dich nur recht aus. So hat es dich auch schon vor 15 Jahren geschüttelt. Es hat seitdem kein Mensch mehr so geschrien, wie du damals hast schreien können. Damals trugst du noch keinen weißen Federbusch auf dem Kopf und hattest auch keine durchlöcherten Strümpfe an deinen Beinen. Du hattest weder Stiefel noch Strümpfe daran. Nimm mich mit dir nach Haus. Nimm mich diese Nacht mit zu dir an den Kedlager. Ich bitte dich. Wir finden unten Wagen genug. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Was gibt es denn? Es geht um meinen Hals. Man zieht mich an. Wer? Wer zeigt dich an? Der Springfritze. Dann besorge ich es. Besorge es ihm. Ich bitte dich, besorge es ihm. Dann tu mit mir, was du willst. Wenn er zu mir kommt, ist er abgetan. Mein Fenster geht auf die Seen. Aber er kommt nicht. Er kommt nicht. Welche Nummer wohnst du? Vincent, Quai de la Gare. Ich schicke ihn hin. Er kommt mit der verrückten Kröte, die mir um die Füße kriegt. Er kommt nur heute Abend. Geh nach Haus, damit sie es behaglich finden. Lass sie nur kommen. Morgen bring mir seine goldenen Ringe, die er in den Ohren trägt. Hat er Ringe in den Ohren? Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Du kannst sie abschneiden, bevor du ihn hinunterlässt. Er merkt es nicht, wenn er besoffen ist. Und dann, mein Kind, was dann? Dann gebe ich dir 500 Francs für deine Geliebte. Das nenne ich geizig. Hast du sonst nichts? Was du magst, was ich habe. Bald sind es 10 Jahre, dass wir uns nicht mehr kennen. Wenn es weiter nichts ist, komm so oft du willst, aber du hast doch eine Geliebte. Meine Froni trägt keine Brillanten. Sie ist auch nicht mehr von heute. Aber dann schwöre. Aber habe ich dir je nicht Wort gehalten? Schwöre, dass du es ihm besorgst. Ich besorge es ihm. Schwöre es mir, schwöre es mir. Schigolch legt seine Hand auf ihr Knie. Bei allem, was heilig ist, heute Nacht, wenn er kommt. Bei allem, was heilig ist, wie das kühlt. Schigolch macht seine Hand frei. Wie das glüht. Fahre nur gleich nach Haus. Sie kommen in einer halben Stunde. Nimm einen Fiaker. Ich gehe schon. Rasch, ich bitte dich, Allmächtiger. Was starrst du mich jetzt schon wieder so an? Nix. Nun, ist dir deine Zunge angefroren? Mein Strumpfband ist aufgegangen. Nun ja, denn. Was bedeutet das? Was das bedeutet? Ich binde es dir, wenn du stillhältst. Das bedeutet ein Unglück. Nicht für dich, mein Kind. Sei getrost. Ich besorge sie ihm. Ab. Lulu setzt den linken Fuß auf einen Schemel, bindet ihr Strumpfband und geht ins Spielzimmer ab. Rodrigo wird von Castipiani in den Salon gepufft. Behandeln Sie mich doch wenigstens anständig. Was könnte mich denn dazu veranlassen? Ich will wissen, was Sie vorhin mit der Frau hier gesprochen haben. Dann können Sie mich gern haben. Willst du, Hund, mir Rede und Antwort stehen? Du hast von ihr verlangt, sie soll mit dir im Lift hinauffahren. Das ist eine unverschämte, perfide Lüge. Sie erzählte es mir selbst. Du hast ihr gedroht, sie zu denunzieren, wenn sie nicht mit dir kommt. Soll ich dich über den Haufen schießen? Die schamlose Person! Als könnte mir so etwas einfallen. Wenn ich sie selber haben will, brauche ich ihr, weiß Gott im Himmel, nicht erst mit Gefängnis zu drohen. Dankeschön. Weiter wollte ich nichts wissen. Nach rechts hinten ab. So ein Hund. Ein Kerl, den ich an die Decke werfe, dass er kleben bleibt wie ein Limburger Käse. Komm her, wenn ich dir die Därme um den Hals wickeln soll. Das wäre noch schöner. Lulu kommt aus dem Spielzimmer. Wo bleibst denn du? Man muss dich suchen wie eine Stecknadel. Dem habe ich gezeigt, was es heißt, mit mir anzufangen. Wem denn? Deinem Castipiani. Wie kannst du, Kanaille, dem Kerl erzählen, ich hätte dich verführen wollen? Hast du nicht von mir verlangt, dass ich mich für 20.000 Francs dem Sohn meines verstorbenen Mannes hingebe? Weil es deine Pflicht ist, dich des armen Jungen zu erbarmen. Du hast ihm seinen Vater in den schönsten Lebensjahren vor der Nase weggeschossen. Aber dein Castipiani überlegt es sich, bevor er mir wieder unter die Augen kommt. Dem gebe ich eins vor den Bauch, dass ihm die Kaldaunen wie Leuchtkugeln zum Himmel fliegen. Wenn du keinen besseren Ersatz für mich hast, dann bedauere ich jemals, deine Gunst genossen zu haben. Die Geschwitz hat die fürchterlichsten Zustände. Sie windet sich in Krämpfen. Sie ist imstande und springt in die Seine, wenn du sie noch länger warten lässt. Worauf wartet das Vieh denn? Auf dich, dass du sie liebst. Dann sag ihr, ich lasse sie grüßen, und sie soll in die Seine springen. Sie leiht mir 20.000 Francs, um mich vor dem Verderben zu retten, wenn du sie selber davor bewahrst. Wenn du sie heute mit dir nimmst, deponiere ich morgen 20.000 Francs für dich auf dem Postbüro an der Avenue de l'Opéra. Und wenn ich sie nicht mitnehme? Dann zeig mich an. Alva und ich sind auf dem Trockenen. Himmel, Tod und Wolkenbruch! Du machst vier Menschen glücklich, wenn du fünf gerade sein lässt und dich einem wohltätigen Zweck opferst. Das wird nicht gehen. Ich weiß es im Voraus. Ich habe das jetzt genug ausprobiert. Wer rechnet bei dem Schirmgestell auch auf solch ein deutsches Gemüt? Was die Person für mich hatte, war der Umstand, dass sie Aristokratin ist. Mein Benehmen war so gentlemanlike, wie man es bei deutschen Artisten überhaupt nicht findet. Hätte ich ihr nur jemals unter die Röcke gegriffen. Sie ist noch Jungfrau. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann werden dir deine Witze noch einmal heimgezahlt. Das prophezeie ich dir. Die Geschwitz wartet. Was soll ich ihr sagen? Meine ergebenste Empfehlung, und ich sei kastriert. Das werde ich ausrichten. Warte noch. Ist es sicher, dass ich 20.000 Francs von ihr erhalte? Frag sie selbst. Ach, dann sag ihr, ich sei bereit. Ich erwarte sie in der Salle à manger. Ich muss nur erst noch eine Tonne Kaviar versorgen. Rodrigo geht ins Speisezimmer. Lulu öffnet die Tür zum Spielzimmer und ruft »Martha«, worauf die Gräfin Geschwitz in den Salon tritt und die Tür hinter sich schließt. »Mein liebes Herz, du kannst mich heute vor dem Tode retten.« »Wie kann ich das?« »Wenn du den Springfritzen nach dem Kettlager bringst.« »Wozu das, mein Lieb?« »Er sagt, du müsstest ihm heute Abend noch angehören, sonst zeig er mich morgen an.« »Du weißt, dass ich keinem Manne gehören kann. Ich bin von meinem Verhängnis nicht dafür bestimmt.« »Wenn du ihm nicht zusagst, dann hat er das mit sich selbst auszumachen. Warum verliebt er sich in dich?« »Aber er wird brutal werden wie ein Henkersknecht. Er wird sich für seine Enttäuschung rächen und mir die Schläfen einschlagen. Ich habe das schon erlebt. Ist es nicht möglich, dass du mir diese schwerste Prüfung ersparst?« Was gewinnst denn du dabei, wenn er mich anzeigt? Ich habe in meinem Vermögen noch 500 Francs, damit könnten wir beide als Zwischendeckpassagiere nach Amerika fahren. Dort wärst du vor all deinen Verfolgern in Sicherheit. Ich will in Paris bleiben. Ich kann in keiner anderen Stadt mehr glücklich sein. Du musst ihm sagen, dass du ohne ihn nicht leben kannst. Dann fühlt er sich geschmeichelt und wird lahmfromm. Du musst auch den Kutscher bezahlen. Sag dem Kutscher, 25 Kedlager. Das ist ein Hotel sechsten Ranges, in dem man dich mit ihm heute Abend erwartet. Soll ich dir die Adresse aufschreiben? Wie soll dir eine solche Ungeheuerlichkeit das Leben retten? Ich verstehe das nicht. Du hast um mich zu martern das furchtbarste Verhängnis heraufbeschworen, das über mich Geächtete hereindringen kann. Vielleicht rührt dir die Begegnung. Oh, Lulu, wenn es eine ewige Vergeltung gibt, dann möchte ich nicht für dich einstehen müssen. Ich kann mich nicht reinfinden, dass kein Gott über uns wacht. Und doch wirst du wohl recht haben, dass es nichts damit ist. Denn womit habe ich unbedeutendes Wurm seinen Zorn gereizt, um nur Entsetzen zu erleben, wo die ganze lebendige Schöpfung vor Seligkeit die Besinnung verliert? Du hast dich nicht zu beklagen. Wenn du glücklich wärst, dann bist du 100- und 1000-mal glücklicher, als es einer von uns gewöhnlichen Sterblichen jemals wird. Das weiß ich auch, ich beneide niemanden, aber ich warte noch darauf. Du hast mich nun schon so oft betrogen. Ich bin dein, mein Liebling, wenn du den Springfritzen bis morgen beruhigst. Er will nur seine Eitelkeit befriedigt sehen. Du musst ihn beschworen, dass er sich deiner erbarme. Und morgen? Ich erwarte dich, mein Herz. Ich werde die Augen nicht aufschlagen, bevor du kommst. Ich sehe keine Kammerfrau, ich empfange keinen Friseur. Ich werde die Augen nicht aufschlagen, bevor du bei mir bist. Dann lass ihn kommen. Aber du musst dich ihm an den Hals werfen, mein Lieb. Weißt du die Hausnummer noch? Vincent Quai de la Gare. Jetzt aber rasch! Lulu ruft ins Speisezimmer. Voyons, viens, chérie. Rodrigo kommt aus dem Speisezimmer. Die Damen entschuldigen, dass ich das Maul voll habe. Die Geschwitz ergreift seine Hand. Ich bete Sie an, erbarmen Sie sich meiner Not. À la bonne heure. Besteigen wir das Schafott. Er bietet der Gräfin Geschwitz den Arm und verlässt mit ihr den Salon. Bonne nuit, chers enfants. Sie begleitet das Paar auf den Korridor hinaus und kommt gleich darauf mit Bob zurück. Lulu zu Bob. Vite, mon enfant. Nous partirons à l'instant. Tu m'accompagneras. Mais nous allons nous déguiser. Tu me donneras tes vêtements et tu mettras les miens. Vite, vite. À votre service, madame. Lulu und Bob ins Speisezimmer ab. Im Spielzimmer entsteht Lärm. Die Türen werden aufgerissen. Bankier Puncho, Journalist Heilmann, Alva Schön, Bianetta Gazil, Madeleine de Marel, Cadega di Santa Croce und Ludmila Steinherz kommen in den Salon. Heilmann, ein Wertpapier in der Hand, auf dessen Titelkopf ein Alpenglühen zu sehen ist, zu Puncho. Il vous faut l'accepter, monsieur. Mais ça n'a pas cours, mon cher. Sie Spitzbube! Vous refusez de me donner ma revanche! Ah, c'est prussien! Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Il lui a pris son argent. Et les voilà! Maintenant qui quitte le jeu, c'est filou! Ah, ce n'est pas propre! Moi qui quitte le jeu? Que sa mise soit de l'argent, que diable! Je ne suis pas ici dans mon bureau de change. Qu'il vienne demain à 10 heures m'offrir son papier. Mon papier? Voici ces 100 francs, les actions que vous m'avez vendues. Mais pour jouer, il vous faut de l'argent comptant. Wenn Sie einen bis auf den letzten Sou ausgeraubt haben, dann hat es plötzlich Parcours. Qu'est-ce qu'ils disent, maman? Je n'en sais rien, moi. Sie Halsabschneider, Sie Saujude! Mais voyons, mon ami, soyons raisonnables. Il n'a pas de valeur, votre titre. Les actions du funiculaire de la Jungfrau sont tombées ce soir. Jusqu'à 15. Je viens d'en recevoir la nouvelle par télégramme. Je n'en voulais rien dire d'abord. Mais comment ça se fait-il? Nous voilà sur le pavé. Et moi, qui perds toute une fortune? Demain, à la bourse, on va vous en offrir pour 100 sous la douzaine. Grand Dieu! 18 ans de peines et de travail! Sie sinkt in Ohnmacht. Oh maman, réveille-toi! Elle meurt, elle meurt! Où allez-vous ce soir? Prendre votre dîner, monsieur Pinchy? Je suis pressé, je vais prendre ma voiture. M'offrez-vous à souper chez Maxime, puis que vous venez de prendre toute une fortune. Si vous voulez, on y sera mieux peut-être. Il ne reste rien à faire ici. Punchu und Bionette Gazil verlassen den Salon. Heilmann ballt seine Aktie zusammen und wirft sie zu Boden. Was hat man von dem Pack? Warum spekulieren Sie auf die Jungfrau? Vous enverrez quelques petites noms à Berlin et le mal sera réparé. Vous avez beau dire, Madame. Ich habe das Handwerk noch nicht so los wie Sie. Wollen Sie mich nicht als Ihren Geheimsekretär in Dienst nehmen? Connaissez-vous le mouton à cinq pattes? Venez. Allons à Mouton à cinq pattes. C'est tout près de Halle. Nous y sommes chez nous. Jusqu'au petit jour, nous aurons fait un joli petit article. Vous ne dormez donc pas? La nuit, jamais. Journalist Heilmann und Ludmille Steinherz verlassen den Salon. Alva, über Madeleine de Marel gebeugt. Elle a les mains glacées. Quelle est belle, cette femme. Il faudrait ouvrir son corsage, afin qu'elle puisse respirer plus librement. Lulu kommt aus dem Speisezimmer in Jockeymütze, rotem Jackett, weißen Lederhosen und Stubstiefeln, einen Radmantel um die Schultern. Hast du noch etwas Geld, Alva? Bist du verrückt geworden? In 2 Minuten kommt die Polizei. Wir sind verraten. Bleib hier, wenn du Lust hast. Barmherziger Himmel. Lulu und Alva verlassen den Salon. Maman, réveille-toi. Tout le monde s'enfuit. Madeleine de Marelle zu sich kommt. Et la jeunesse, et les beaux jours passés. Oh, cette vie! Mais c'est moi qui gagnerai de l'argent pour nous deux. Je ne veux pas rentrer dans mon couvent. Dieu te bénisse. Sais-tu bien ce que tu dis? J'aurai peut-être un engagement au concert parisien. J'y chanterai mon désastre. Voilà ce qui les amusera. Mais tu n'as pas de voix, maman. Ah oui, c'est vrai. Ne veux-tu pas m'y mener avec toi? Dans ta jupe de bébé? Ça non, par exemple. Mais justement, suis-je pas gentille comme ça? Eh bien, soit donc. Dieu me le pardonne. Demain soir, nous irons à l'Olympia, si tu le veux. Si je veux, petite mère. Alors, tu auras de quoi vivre. Ein Herr, vom Korridor eintretend. Au nom de la loi, madame, vous êtes arrêtée. Castipiani, ihm folgend. Mais non, mais non. Ende von Akt 2.